Kundgabe 3708. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.3.1946. Geistige Wende. Eine geistige Umwälzung, also ein totaler Wandel des Geisteszustandes der Menschen, bedingt auch eine totale Umgestaltung alles dessen, was Träger des Geistigen ist. Es ist dies so zu verstehen, dass die sichtbaren Schöpfungen das Geistige vorerst freigeben müssen, auf dass es in neuer Verformung zur höheren Reife gelangen kann. Mithin muss auch das als Mensch verkörperte Geistige seiner Außenform ledig werden. Denn dieses Geistige ist maßgebend für den Geisteszustand auf Erden, der zurzeit einen Tiefstand erreicht hat, wie nie zuvor in dieser Entwicklungsperiode, und der also Anlass ist von einer totalen Umgestaltung der Erde. Es muss zunächst dieses rückentwickelte Geistige in die Form gebracht werden, die seiner Reife entspricht, ehe das nun als Mensch verkörperte Geistige in einem erhöhten Geisteszustand sich bewegen kann. Ehe also eine geistige Wende eintritt, in welcher der Mensch Gott näher ist und alles Gott ferne ihn nicht mehr bedrängen kann. Eine solche geistige Wende bedingt so nach die Zerstörung sichtbarer Schöpfungen und auch körperlichen Untergang der Menschen, mit Ausnahme derer, die durch ihren Glauben und die Liebe die Verbindung mit Gott hergestellt haben und also Gott nahe sind und darum keinen nochmaligen Erdengang zu befürchten haben. Diese werden die geistige Wende erleben. Sie werden durch ihren erhöhten Reifezustand Zeuge sein von der völligen Vernichtung alles Lebenden auf der Erde und der Zerstörung der Außenform jener und doch nicht selbst davon betroffen sein. Sie gehen zuvor durch die tiefste Tiefe menschlicher Gesinnung, um dann zur Höhe geführt zu werden durch Gottes große Liebe. Der zuvor lichtlose Zustand auf Erden weichet einem Zustand hellsten Lichtes. Es wird ein Wechsel sein von ungeheurer Bedeutung, eine Umwandlung jeglichen Denkens der Erdenbewohner, und das rechte Verhältnis zu Gott wird als erstes hergestellt sein, weshalb auch Glück und Seligkeit Anteil der Menschen auf Erden ist, die nun eine neue Entwicklungsperiode beginnen, in vollster Harmonie und Liebeswirken. Und es kann diese geistige Umwälzung nicht eher vor sich gehen, bis sich die Geister zuvor restlos entschieden haben, bis sie selbst sich klar sind in der Richtung ihres Willens. Alle Halbheit muss sich entscheiden. Es muss ein offenes Bekenntnis zu Gott oder seinem Gegner vorangehen. Denn Gott verdammt nicht, was ihm nicht als grundsätzlicher Gegner gegenübersteht. Ihn erbarmet jegliche Willensschwäche und er sucht sie zu beheben. Er sucht dem Schwachen Hilfe zu bringen, dass es den rechten Weg finde und ihn betrete. Doch so sich das Wesen entschieden hat zur Widersetzlichkeit gegen Gott, dann ist auch die Stunde des Endes gekommen. Dann ist der Würfel gefallen, der das Los des Geistigen auf Ewigkeiten bestimmt. Dann ist der Tag des Gerichtes, die gänzliche Scheidung der Geister und die völlige Zerstörung dessen, was Geistiges auf Erden birgt. Dann ist der Zeitpunkt eingetreten, dem die geistige Wende folgt. Ein Zustand auf Erden, wo der Mensch nur Gott zugewandtes Geistiges in sich trägt, wo er in Liebe und inniger Gottverbundenheit lebt, in Frieden und Seligkeit, wo er wirket und schaffet dem Willen Gottes entsprechend. Und wo alles in der Form noch gebundene Geistige aufwärts strebt und seinen unterbrochenen Entwicklungsgang fortsetzet, wo aber die harte Materie Träger ist des auf der alten Erde als Mensch verkörperten Geistigen, das nun seinen Entwicklungsgang durch die Schöpfungen der neuen Erde wieder beginnt und unter harten Bedingungen zurücklegen muss, um dereinst wieder zur freien Willensentscheidung zu gelangen. Und darum erwartet ihr Menschen keine geistige Wende auf dieser Erde. Denn diese ist unmöglich geworden durch die allzu weite Entfernung von Gott, die nur noch in der erwähnten Weise verringert werden kann. Ihr müsstet euch mit dem Gedanken einer gänzlichen Auflösung und Zerstörung der eurem Auge sichtbaren Schöpfungen vertraut machen. Ansonsten ihr weder für das letzte Gericht noch für die neue Erde und ihren paradiesischen Zustand Verständnis aufbringen könnt. Ihr müsstet glauben, was euch kundgetan wird. Ansonsten ihr auch nicht das Kommen des Herrn erwarten könnt, das nur im tiefen Glauben an Gottes Allmacht, Liebe und Gerechtigkeit euch möglich erscheinen kann, das menschlich keine Erklärung finden würde und darum auch dann erst vor sich gehen wird, wenn der letzte Tag gekommen ist, wenn allem Ungläubigen ein Weiterleben als Mensch unmöglich gemacht wird und dem Gläubigen das Wunder des Kommens des Herrn keinen Glaubenszwang mehr bedeutet. Denn dem geistig Erweckten ist alles verständlich, weil ihm die Liebe und Allmacht Gottes Begründung ist für alles, was geschieht. Amen.